van hier lacht er van mir. Eng, voll in die Fresse! Asmodeus. Ich glaube, das macht Sinn. Ich glaube, das macht so süchtig. Schwarz und bestes Amphetamin aller Zeiten. The